In den kurzen Lieben am Rand findest du da, findest du hier. Da mal vulgär, hier elegant, mal katzenweich, dann ganze Gier. Alles was, wenn auch verrückt, die große Liebe hat, uns erhebt oder erdrückt, die gleiche Zeremonie. In den kleinen Lieben am Rand und in der großen Leidenschaft, mal ziemlich laut, dann fast verbrannt, mal hochgestimmt, dann abgeschlafft. Küsse auf Mund und Kehle und Brust, alles in Wiederkehr, Stöhnen, Seufzen, Schreie vor Lust und die Tristesse hinterher. Und das Schmollen, die Launen, der Krach, versöhnen, umarmen, der Schwur, das Ganze noch einmal von vorne und nach. Es riecht die Liebe nicht nur nach Tang, nach Fisch und nach Tee, wie in den Zimmern am Hafen, wo man die Zeit meistens noch mehr zahlen muss, so dass so mal ist mal eins ineinander versenkt, doch an die Decke statt jeder für sich. Und dann gefragt, woran man denkt, lügt man und sagt, ich denk an dich. Beinahe glücklich, einmal am Tag, das ist schon viel, doch ohne dies ist der Liebe Lohn und Ertrag keinesfalls das Paradies. Nichts hält die Zeit jemals auf, alle Liebe gibt keine Ruhe. Wie man's auch treibt, das ist der Lauf, auch in den Liebeleien findest du. Alles was, wenn auch verrückt, die große Liebe hat, die uns erhebt oder erdrückt, die gleiche Melodie.